Ich bin keine wissenschaftliche Hilfskraft. Ich komme vom Sekretariat für Mensch und Kontakt. Sagen Sie doch etwas. Ich sollte Ihnen ein bisschen menschliche Wärme bringen. Das macht man so bei den begabtesten Wissenschaftlern, damit die Arbeitsleistung erhalten bleibt. Sagen Sie doch etwas. Die Eiskanzel ist wieder ein Stück nach Süden gerückt. Die Kälte. Ah, die Kälte. Jetzt verläuft die Eisgrenze genau zwischen uns beiden. In der Reihe Science Fiction als Radiospiel, die von der Wissenschaftsredaktion des Süddeutschen Rundfunks in Heidelberg betreut wird, hörten Sie An der Eisgrenze von Hermann Ebeling. Die Rollen und ihre Sprecher waren Althus, Marie-Louise Etzel, Berach, Heinz Schacht, Carla Cavaliero, Heidemarie Rohweder, Duschek, Hans-Peter Hallwachs, Feininger, Gerd Hauke, Gall, Walter Renneisen, Wirth, Friedrich Dauscher. Ton und Schnitt Jochen Brandhoff und Brigitte Laugwitz. Regie Andreas Weber-Schäfer.